herzlich willkommen zum Uncast Episode 773 des Androids neue Kleider. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Titel schon mal habe, aber es passt gerade so gut, denn es steht eine UI-Änderung an, offenbar, bei Android 16. Das werden wir heute noch besprechen. Aber zunächst mal eben gerade total aufgeregt in der Rios Wochensicht über Nintendo. Verklagen schon wieder mal einen Drittanbieter, nachdem sie auch schon Fans verklagt haben wegen allem Möglichen. Unglaublich. Und ja, also ich bin immer noch ziemlich sauer deswegen. Aber was soll's, ja. Geht halt weiter. Ich find's nur schade, Nintendo ist jetzt für mich erstmal gestorben, ne? Und die Nintendo Fanboys, don't get me even started. Okay. Also egal. Rios Wochensicht, da habe ich das alles besprochen. Ich kann mich nur noch nicht beruhigen, ja. Aber ich gehe mal weiter, ja. Nothing so innovativ wäre wie Nintendo, dann hätten sie das Phone 2 Pro sicherlich nicht herausgebracht. Niemals. Und vor allem hätte es dann doppelt so viel gekostet und die Hälfte von der Leistung gehabt. Ja. Aber zum Glück ist es eben nicht Nintendo gewesen, sondern eben Nothing. Warum ist das was Besonderes eigentlich, dieses Smartphone, das CMF, the Phone 2 Pro nennt sich das ja. Weil es für ziemlich wenig Geld ziemlich viel Leistung bringt. 120 Hertz OLED-Screen, 128 GB Storage, okay, das haut einem noch nicht um. Also was ist es, ja, das hier so raussticht? Okay, modular aufgebaut. Was heißt denn das? Man kann zum Beispiel Linsen, von der Kamera Linsen anschrauben. Da gibt es zum Beispiel so eine Fisheye-Effekt-Linse andere. Ich hoffe, dass bald auch eine Telefotolinse hinzugefügt wird. Makrofotos sind momentan auch möglich mit diesen Linsen, die da aufgeschraubt werden können. Dann sind hier einige Design-Features, die man verändern kann, selbst verändern kann. Und auch tatsächliche Features, wie zum Beispiel Lanyards anschrauben an das Gehäuse oder auch ein sogenannter Kickstand, das auch als Kreditkarten-Wallet, Kreditkarten-Brieftasche nutzbar ist. Also es ist schon von der Idee her sehr gut. Es wird auch mehr noch geben, so sagt zumindest das Nothing, die Firma. Und ja, losgehen tut's dann eben für die 128 GB Version bei 249 Euro nur. Die 256 GB Version, die absolut zu empfehlen ist, 279 Euro. Ja. Also ist nicht schlecht für so ein innovatives Gerät, das muss man ganz klar sagen. Die Kameras jetzt, ja, 50 Megapixel, zweifach Telefotolinse, okay, ja, ist in Ordnung. Etwas mit etwas stärkerer Vergrößerung wäre natürlich schön gewesen, aber geht auch so schon mal. Und nur haut einem das jetzt halt an sich selbst nicht von Socken. Nur die Innovationsgröße von diesem Teil ist wirklich gut. Endlich mal was, wo ein bisschen anders ist und auch vernünftige Sachen drin sind. Nicht nur eine andere Farbe, eine tolle Farbe oder irgendwas, sondern wirklich, was man da tatsächlich damit machen kann. Ich hoffe, dass noch viel, viel anderes Zubehör kommt, neben diesen tauschbaren Kameralinsen und diesem Lanyard und dem Card Wallet. Da bin ich doch schon gespannt drauf, was da vielleicht in Zukunft noch ankommt. Hätte Nothing vielleicht eine Firma verklagt, weil die ein Modell erstellt hätten von dem CMF also kein funktionsfähiges Gerät, sondern nur ein Dummy-Modell erstellt hätten von diesem CMF Phone Pro 2. Nicht? Ich glaube es auch nicht. Im Gegensatz zu einer anderen Spielefirma, ne? Die sowas macht wegen so etwas. Google Play Games. Das soll Richtung dem berühmt-berüchtigten Graveyard von Google gehen, also dem Friedhof. Offenbar soll das eingestellt werden, dieses Play Games. Ehrlich gesagt, mir hat die Meldung eigentlich schon Schulterzucken verursacht, weil ja, okay, ich habe mich oft angemeldet für bestimmte Games in diesem Dienst. Mehr Nutzen sah ich da nicht drin. Man könnte das Profil zwar öffentlich machen, habe ich natürlich nicht gemacht. Also ist es relativ uninteressant für mich persönlich jetzt. Dann auch sehr unbefriedigend die Level, die Aufstufung. Ja, je mehr Spiele man spielt eigentlich, desto mehr Level sollte man bekommen. Man könnte halt da weiter nach vorne gehen. Aber zu wenige Games haben eben beigetragen zu diesem Level-System, so dass man dann irgendwann Ewigkeiten auf dem gleichen Level steht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich hab schon so viele Android-Games installiert, ich kann es schon gar nicht mehr zählen, allein schon wegen den Tests und so weiter, und hab die auch gespielt für die App der Woche und so weiter und so weiter. Und nichts passiert. Und ganz ehrlich, wenn bei mir nichts passiert, bei einem normalen Nutzer wird da gar nichts groß aufgelevelt werden. Das ist ein großes Problem. Also nicht etwa so wie bei Sony mit den mit diesen Trophies, die es da gibt, ja, für besondere Leistungen oder ähnliches, ja. Das wäre vielleicht ein Ansporn gewesen, aber wenn da nichts passiert, dann ist das Ganze auch vollkommen interessant. Und deswegen, weil es eben für die anscheinend größte Zahl der Menschen uninteressant ist, wird es wohl hier eingestellt werden, laut dieser Meldung von The Verge. Und wandert dann wohl auf diesen Friedhof. Ich traue dem nicht nach, weil es eben, obwohl ich ein riesen Android-Fan bin und viel spiele auf Android, damit eigentlich überhaupt nichts verbinde, was irgendwie interessant wäre. Interessant wird es allerdings hier für Android 16 bzw. Android überhaupt, denn noch bevor die Google I.O. startet, wird es ein Special geben, The Android Show, ja, von Google offiziell. Das ist interessant. Diese Android Show Edition wird am 13. Mai bereits ausgestrahlt werden auf YouTube. Also lange vor dem von der Google I.O. Kickoff am 20. Mai. Und das heißt, das wird sehr, sehr spannend werden, denn also auf der einen Seite wird es sehr, sehr spannend werden, weil das bedeutet, dass es vermutlich etwas mehr bei Android gibt, über das man sprechen muss. Das heißt, da wird sicherlich viel Interessantes zu hören sein und möglicherweise auch eben da dann das neue Design vorgestellt werden, das hier vermutet wird. Auch da komme ich nochmal darauf zurück. Ja, und das bedeutet aber auch für die Google I.O., wenn Android raus ist aus der Google I.O., oh mein Gott, was ist dann überhaupt noch relevant in der Google I.O.? Geht es dann nur noch um AI? Ich habe keine Ahnung, aber das hat mich dann doch schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Wenn Android ausgekoppelt vorher seinen Auftritt hat und bei Google I.O. dann irgendwie der Rest, dann brauche ich mir eigentlich die Google I.O. gar nicht mehr anzugucken. Weil außer AI-Gequatsche erwarte ich eigentlich außer den neuen Features bei Android 16 eigentlich nichts an neuen Sachen jetzt. Und von daher weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war von Google. Wobei, sie wollten ja auch schon immer, dass die Google I.O. eigentlich eine reine Entwicklermesse ist. Ne? Meiner Meinung nach ist das auch ein großer Fehler, denn das ist danach, wohin die Leute auf der ganzen Welt schauen, ob Entwickler oder nicht. Und dann eben strikt dir das nur für Entwickler interessant zu machen, das mag zwar komfortabel sein für Google, weil sie sich dann eben nicht um die Belange von den normalen Menschen kümmern müssen, ja, aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch immer sehr, sehr schade, auch für die Presse, die sind dann immer ziemlich enttäuscht, weil, ja, ist ja nichts Interessantes für den Markt, ne, ist ja auch klar, ist ja nicht für den Markt, sondern ist ja für die Entwickler, ne? Also das Ganze ist doch als schon sehr frustrierend, muss ich sagen, da würde ich mir als doch schon mal wünschen, dass es solche gut gemachten Präsentationen gibt, wie das Apple zum Beispiel bietet. Ja, und da gibt es ja auch Kritik an diesen Apple Keynotes da in der Vergangenheit. Aber wenn man die mal vergleicht, sind da noch Welten dazwischen, Welten besser als das, was Google abliefert. Das ist für die meisten Leute vollkommen interessant und da kann man sich auch wenig begeistern dafür, außer man ist eben hier sehr stark in der Materie drin. Und selbst dann hat man manchmal hier solche, sagen wir mal, Durchstrecken, ja, während es eben bei so einer Vorstellung von, ja, was weiß ich, also ein neues Icon wird interessanter von Apple präsentiert als von Google das ganze Android. Ja, so groß sind die Unterschiede. Die wissen, wie man aus einer Mücke Elefanten macht und genau das ist das, was man bei einer Show braucht. Und nicht von mehreren Elefanten presst man dann zusammen und macht sie als Kopfschmerztablette, spuckt man sie dann raus oder was? Das geht so nicht. Ja, das ist nicht das, wo man dann eben Schlagzeilen bekommt. Okay, aber Android Show wird es also separat geben, 13. Mai. Ich bin gespannt. Mal gucken, was der kleine Roboter uns da zu bieten hat dann. Und naja, ja. Ich, wie immer setze ich meine Erwartungen bei solchen Dingern nicht ganz so hoch an. Also ich erwarte gar nichts und freue mich über alles dann. Ne? So könnte man das dann sagen. Ja. Googles AI Podcast Maker. Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Denn das könnte in Zukunft hier auch mal zur Nutzung kommen. Ja, ich wollte eigentlich schon für diese Sendung ein bisschen was vorbereiten, aber ich lasse mir mal ein bisschen Zeit und mache das vielleicht für nächste Sendung, so dass ihr das mal richtig in Aktion hören könnt. Ja, spannend ist das Teil auf jeden Fall. Das gibt's nämlich jetzt auch in Deutsch und weitere 50 Sprachen, nicht schlecht. Über dieses Googles Notebook LM, ja, dass man übers Netz und über die App abrufen kann. Das heißt also, das wird sehr interessant werden. Und man kann dort richtige, also so Präsentationen bzw. Podcasts eben erstellen lassen, in Anführungszeichen. Ja, und sogar ein simulierter Dialog von zwei Sprechern stattfinden lassen, was ich auch interessant finde. Werden wir, wie gesagt, nächste Woche mal genauer angucken. Oder sollen wir jetzt mal kurz was gucken? Moment. Nee, machen wir nichts. Okay, OnePlus wird das OnePlus 13T nicht in Europa und den USA verkaufen, sondern das Gerät wird exklusiv für China sein. Das ist für meine Begriffe ja eine herbe Enttäuschung. Sehr, sehr schade und ich weiß nicht, was das soll. Der Grund ist mir rätselhaft. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich bin auch entsetzt und geschockt darüber. In Indien wird es als 13S verkauft, aber das war's dann auch. In Europa ist nicht geplant, USA ist nicht geplant. Dabei war das Gerät eigentlich relativ gut und hätte mit den 6,3 Zoll Screens, ja, doch vielleicht hier dann ein oder andere noch begeistert. Mich natürlich nicht, weil ich so kleine Bildschirme ablehne. Aber ich weiß, dass es immer auch Leute gibt, die lieber kleinere Größen bevorzugen. Und die hätten sich sicherlich dafür interessiert, zumal auch die technische Ausstattung ja eigentlich ziemlich gut ist. Denn gerade mit so einem kleinen Display sind Smartphones mit Ausstattung von 1 Terabyte Storage und 16 GB Hauptspeicher doch ziemlich rar. Das Ganze sogar noch mit UFS 4.0. Ja. Snapdragon 8 Elite Prozessor drin. Gut, da hätte ich mir zwar MediaTek gewünscht, aber ist ja egal. Das ist ja für viele ist das sogar noch ein Vorteil dann. Und Kameras sind okay. 250 Megapixel Kameras, ja, Telefotolinse und mit zweifach optischem Zoom und eine normale Linse eben auch 50 Megapixel. Was will man eigentlich mehr? Das Ganze sollte auch zum guten Preis eigentlich rausgehauen werden. Also so, man hat geschätzt so also noch bis zu 499 Euro. Ja, für die kleine Version zumindest. Klar wird es dann mit der Größenausstattung ein klein wenig teurer. Aber das wäre noch immerhin gute Preise gewesen. Das alles können wir uns jetzt abschminken hier in Europa. Ja, übrigens auch der Akku wäre interessant gewesen mit 6260 Milliampere. Wäre das auch ein großer Akku gewesen. Selbst wenn er wieder reduziert worden wäre auf 5500, wäre das noch okay gewesen, was ja auch die Chinesen momentan sehr häufig machen, wenn es nach Europa kommt. Keine Ahnung wieso. Also das alles ist jetzt vom Tisch. Schade eigentlich. Ne? Damit ein weiteres Top-Phone bei uns nicht erhältlich. Und der Trend geht offenbar weiter. Ja. Und ich befürchte, dass dieser Trend wird sich noch weiter fortsetzen. In den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Sundar Pichai hat ein Problem, sagt er zumindest, beziehungsweise Google hat ein Problem. Er sagt, wenn das Department of Justice mit dem Antitrust Plan ja so weitermacht, würde die Google-Suche möglicherweise sogar abgeschafft werden. Ja, das schockt viele, dass das so klar gesagt wird, weil immer noch ist das Kerngeschäft bei Google die Google-Suche. Und wenn dann so ein CEO sagt, dass die Google-Suche ernsthaft in Gefahr ist, dann eben eingestellt zu werden, weil es nicht mehr rentabel ist und nicht mehr machbar ist für die Firma, dann sollten langsam die Alarmglocken schrillen. Klar kann es sein, dass das nur ein bisschen, so ein bisschen übertrieben ist, ja, um eben auch die Gerichte so zu schocken, ja, wie sie die normalen Leute eben schocken bei solchen Aussagen. Aber immerhin, dieses Problem ist, weil eben die Google-Suche ja aus mehreren Richtungen unter Beschuss ist. Ein Bestandteil dieser Forderung gegen Google ist ja, dass die Praktiken für die, Käufe von Platz bei zum Beispiel Apple, na, dass das eben dort die Standardsuche ist, dass das eben ein Problem ist, aber dass die Mitbewerber eine Chance haben, müssten die Mitbewerber Zugriff bekommen auf die Google-Technologie, um sich auf dem Markt dann eben zu behaupten. Pichai sagt dann ganz klar, dass das massive Konsequenzen hätte, weil er nicht mehr weiß, wie dann überhaupt noch die Technologie Innovation funktionieren sollte, wie die Entwicklung funktionieren sollte und auch die Aufrechterhaltung, wenn die alles kostenlos oder mit extrem geringen Kosten weggeben würden. Denn dann könnten quasi alle ein eigenes Google machen, ja, mit den ganzen Daten, die eben Google hat für die Suche, aber eben Google hätte nichts mehr davon, das Ganze weiterzuentwickeln, weil sie alles quasi oder so gut wie kostenlos weggeben müssen. Das wird auch nochmal am Ende des Artikels bei The Verge nochmal deutlich, ja, dass es nicht eindeutig ist, ja, wie man überhaupt noch irgendeinen Wert für das finden könnte, was eben Google an Arbeit, Zeit, Geld investiert. Das alles wäre vernichtet sozusagen. Aber der Richter oder beziehungsweise das Department of Justice sagt, genau das ist aber der einzige Weg, um das Spielfeld auszugleichen, damit die Mitbewerber eine Chance hätten. Also das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Selbst wenn man hingeht und sagt, okay, Google muss ich trennen von diesem ja, Anti-Konkurrenz-Verhalten, das sie eben an den Tag legt und muss als Monopol aufhören zu existieren, muss also zerschlagen werden. Aber dass man quasi dann Google also quasi seine Sachen wegnimmt, das, was sie erreicht haben, wegnimmt und anderen zur Verfügung stellt, damit ein Ausgleich gibt, das ist irgendwie ist das schon sehr, sehr fraglich. Ich möchte gar keine Vergleiche ziehen, aber das ist schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Dann stellt sich wirklich die Frage als Firma, warum sollte man dann einfach überhaupt noch eine Firma machen? Man macht ja nicht die Sachen kostenlos für andere. Ja? Als Firma jedenfalls nicht. Also das verstehe ich nicht so richtig. Und Pichai versteht es offenbar auch nicht. Mal sehen, was das noch in Zukunft gibt. Die Frage ist, wie soll das anders gelöst werden? Ja, auch das, Department of Justice sagt ja, das wäre der einzige Weg. Ich bezweifle es zwar noch, man könnte es sicherlich auch noch anders gestalten. Aber naja, es ist schon eine verzwickte Sache, ganz klar. Und Google wird es nicht sehr positiv sehen und die Alphabet-Anleger werden das sicherlich auch sehr, sehr skeptisch sein. Also Google hat momentan von verschiedenen Seiten ja viel, viel Schelde einstecken müssen. Nächstes Opfer könnte ja Chrome sein. Ja, wenn Chrome ausgelagert wird, was ja offenbar tatsächlich schon verlangt wird, wenn das der Fall wäre, auch da habe ich ja gesagt, es gäbe keinen Grund mehr, für Chrome weiter zu existieren, wenn sie sich von Google komplett abtrennen müssen. Das wäre dann sinnlos. Also von wem wird dann Chrome dann weiter finanziert werden? Die einzige Möglichkeit wäre ja dann, wenn man Chrome kostenpflichtig macht, dass die Leute für die Benutzung zahlen müssen. Das wäre das Einzige, was noch gehen würde. Ja. Und auch der Rest, sage ich mal, bei Android sieht es auch schon ziemlich übel aus. Ja, wenn da jetzt Chrome wegfällt, die Google-Suche fällt weg, dann gibt es für Google auch keinen Grund mehr für Android. Warum? Das hängt alles miteinander zusammen. Ja, und da kommen noch harte Zeiten auf Google, aber auch auf Android zu. Da bin ich mir ziemlich sicher. Harte Zeiten kommen auch für die Pixel 9a-Nutzer hinzu, zumindest kurzfristig. Jedenfalls berichten momentan viele von großen Problemen bei der Erstinstallation des Pixel 9a-Gerätes. Diese Geräte sollen dann reihenweise in einen sogenannten Fastboot-Modus versetzt werden, aus dem man das Gerät dann nicht mehr zurückholen kann. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wirkt, wenn jemand sich dieses nicht ganz billige Pixel 9a holt von Google direkt, weil man ja ne, lieber direkt von der Quelle sitzt, nicht diesen unseriösen anderen Anbietern aus China, traut, holt man sich natürlich ein Google-Gerät und dann will man das einrichten und dann wird's geprickt. Das ist sowas von übel. Damit ist dann natürlich gleich jegliches Vertrauen zerstört. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Das darf nicht passieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Es sind auch nicht alle betroffen, aber ist eine große Anzahl von Nutzern ist tatsächlich mit diesem Problem hier zugange. Noch ist nicht genau klar, aus welchem Bereich, zum Beispiel, ob das was mit der Lokalisierung zu tun hat, also in welchem Land das häufig passiert. Das ist noch nicht ganz klar, aber also es ist wirklich schon ein Drama und Google hat wirklich kein Händchen da in der letzten Zeit dafür. Die setzen sich in einen, die treten in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Also, wow. Nicht schön. Ja. Für LG ist es auch nicht schön, denn es ist jetzt endgültig vorbei. Ab Ende Juni bekommen die letzten LG-Smartphones keine Updates mehr und damit ist es dann komplett vorbei mit dem Smartphone-Business bei LG. Einmal war das eine große Innovationshoffnung bei Android, aber irgendwie hat es eben nicht so angezogen, wie die Firma das gerne gewünscht hätte. Und die haben dann eben irgendwann den Stecker gezogen, haben gesagt, so, also wir sind hier eine Top-Firma, LG, in unseren Bereichen sind wir überall top und wir wollen da nicht als Mini-Hersteller von Smartphones irgendwo rumdrucksen, das ist uns zu blöde. Wir sind immer nur top und wenn wir eine Top sein können, dann gehen wir das Feld auf und fertig und haben das tatsächlich gemacht. Viele haben damals gedacht, dass Sony genau das Gleiche macht. Aber Sony hat offenbar immer noch ein Interesse daran, die Smartphone-Reihe am Leben zu halten als Prestige-Objekt. Ja. Und von daher, ja, es wird auch noch ein Sony Xperia 1 Mark 7 geben. Ja. Aber bei LG hat man dann doch den Notausknopf gedrückt und das war's dann. Also ab Ende Juni ist es dann endgültig vorbei. Die Geräte werden nicht mehr geupdatet und damit ist die Geschichte dann beendet von LG. Zumindest im Smartphone-Bereich. Ja, vielleicht nur kurz eine Meldung. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier beim Uncast drin habe. Das ist mir, glaube ich, verrutscht. Das wäre was für die Windows Wochensicht gewesen. Aber trotzdem ich kurz ansprechen. Der Linux Terminal Multiplexer TMUX bekommt einen KI-Assistenten. Ich weiß ja nicht, ob eine Shell mit KI wirklich eine gute Idee ist. Angeblich soll die auch selbstständig Befehle ausführen können, erkennen, was sie jetzt machen muss und dann in der Shell ausführen. Also wenn es nicht erst April, ja, also wenn jetzt erst April wäre, dann würde ich sagen, okay, ne, ja, schöner April-Scherz, hahaha. Aber es ist schon Mai und das ist offenbar ernst gemeint. Wow. Ich bin ja KI-Fan, also was ist KI-Fan? Sagen wir mal, ihr wisst ja, das ist keine KI, was wir momentan haben. Das ist keine künstliche Intelligenz, aber das ist ein lernendes System sozusagen. Ja, und finde ich gut, finde ich wirklich gut. Ich habe nichts dagegen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen gegen die sogenannten KI-erstellten Inhalte. Die sind besser als manche menschenerstellte Inhalte, sind wir mal ganz ehrlich. Aber in der Shell eine KI, die selbstständig Sachen macht, nein, das möchte ich nicht haben. Das möchte ich bitte nicht haben. Ich glaube, das ist so der einzige Platz, der verschont werden soll von irgendwelchen KI-Sachen. Einmal, damit nicht ausgespäht werden kann, was ich in die Shell eingebe, denn dort werden auch wichtige Passwörter und so weiter eingegeben. Ja. Nein, auch dass eben kein Unfug damit getrieben wird oder dass irgendwie von der halluzinierenden KI dann doch mal ein falscher Befehl reingedonnert wird und irgendwas verschwindet dann auf dem Computer. Also man muss es einfach unter Kontrolle halten. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich keine gute Idee. Übrigens, vorhin ja, Google hat ja Probleme, aber wenn Google Probleme hat, kriegen auch noch andere Probleme. Ich habe ja schon angesprochen, ein Teil von diesem Verfahren gegen Google ist ja auch, dass die Geld bezahlen, damit andere Firmen ihre Suchmaschine benutzt. das machen die mit Apple mit einer Riesensumme, ich weiß nicht genau, wie viel es ist, angeblich sind es 20 Milliarden US-Dollar jährlich, was Google an Apple bezahlt, damit eben Apple standardmäßig die Google-Suche in ihren Produkten wählt. Auf der anderen Seite ist dort Mozilla, die jetzt zwar nur 653 Millionen US-Dollar bekommen, aber, Entschuldigung, 495 Millionen Dollar, aber bei einem Gesamtumsatz von 653 Millionen. Und der Verantwortliche bei Mozilla hat jetzt auch vor Gericht sich gegen ein Verbot solcher Partnerschaften ausgesprochen, weil nämlich 90% des Jahresumsatzes der ganzen Mozilla Foundation durch den Firefox-Browser zustande komme und davon wiederum 85% durch solche Lizenzgebühren eingenommen werden. Das heißt, und das hat er auch klipp und klar gesagt, ohne Google gibt es keinen Firefox. Vorbei. Das ist eine Sache, den man sich auch mal bewusst machen muss. Diese Wunschvorstellung, dass alles sich durch Spenden am Leben erhalten kann, das geht vielleicht bei manchen Bereichen, aber beim Firefox sicherlich nicht. Denn das sind eben die User, die ein kostenloser Browser eben als Standard voraussetzen. Ende. Ja, weil wenn der nicht kostenlos ist, dann geht man eben zu Chrome. Die wollen auch keine Spenden haben bei Chrome. Ja, und fertig. Oder man bleibt zum Beispiel bei iOS, beim Safari einfach. Ja, warum sollte man überhaupt einen anderen Browser installieren? Der ist kostenlos mit dabei. Nimm mal das hier. Bei Microsoft ist Edge mit dabei. Tja, was soll das? Dann bleiben also nur noch die Linux-Systeme, die eben kommen mit den Firefox-Browsern. Das sind dann 1-2% Marktanteil. Und von denen benutzen auch nicht alle den Firefox. Also das war's. Schlicht und ergreifend, das war's, wenn der nicht kostenlos wäre. Ja. Deswegen ist aber halt die Spendenbereitschaft für Firefox erstaunlich gering. Ich habe so viele Leute schon gehört und gesehen, die sind gern bereit, für alles Mögliche zu spenden, aber für Mozilla, für Firefox, da ist irgendwie nichts wirklich. Da ist wirklich keine Motivation da, um das zu tun. Ne? Und es ist auch schwer, das Ganze jemandem beizubringen hier, ne? Du musst jetzt für den Browser spenden, sonst gibt's den nicht mehr lange. Das ist kaum, wird kaum von Erfolg gekrönt sein. Und das weiß eben auch der Mozilla-Chef hier oder Manager, Mulheim, der sich eben hier vor Gericht äußern musste, dazu. Und der sagt auch, okay, das ist zwar die einzige Alternative gegen das Chrome-Universum, also Gecko, gegenüber dem WebKit. Das sind also im Prinzip diese beiden und eben Microsoft Edge. Ja, und wenn das wegknickt, dann hat Google endgültig das Monopol mit Chrome. Ja. Ich sehe halt auch leider immer wieder das Gleiche. Auch hier, ich habe den Artikel bei Heise gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wieder richtig traurig geworden, als ich dann auch wiederum diese Sprüche gelesen habe, was da immer wieder auftaucht mit diesem Problem, was in der Open-Source-Szene übrigens auch tatsächlich vorhanden ist, nämlich, dass die Leute, die Entwickler, einfach zu ignorant sind gegenüber den normalen Benutzern. Und wieder sind es mal die Emojis, ne? Da hat sich jemand aufgeregt, dass eben Mozilla auch ein bisschen mehr arbeiten muss daran, damit der Marktanteil größer ist. Zum Beispiel war in der macOS-Version 3 Monate lang der Emoji-Picker nicht nutzbar von Apple. Und das wurde dann abgetan, wie üblich. Ne? Vor allem bei Emojis und im Open-Source-Bereich, ne, hat es dann geheißen, oh, toll, ne, der Emoji-Picker war nicht verfügbar, oh, wie schlimm und so weiter, ja, und wurde sich darüber lustig gemacht. Das ist leider ein großes Problem. Das hat schon viele Chat-Applikationen, freie Chat-Applikationen das Leben gekostet, sozusagen, weil man einfach ignorant darauf reagiert hat. Ehrlich gesagt, ja, ist ja schön, wenn man seit 30 Jahren hier am Computer ist und Emojis die schlimmste Vergewaltigung von Kommunikation der Menschheitsgeschichte empfindet, ist wunderbar. Für Menschen, die eben etwas moderner sind, mit der Zeit gehen, beziehungsweise auch für die jungen Menschen vor allem, sind Emojis ganz normal Teil des Ausdrucks. Und was die ganz Alten vielleicht noch wissen, es gibt ein Sprichwort, das nennt sich, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Okay? Und es zählt auch für Emojis. Und deswegen ist es immer wieder traurig zu sehen, wie die Benutzer, die Bedürfnisse der Benutzer, der reellen Benutzer, abgebügelt werden, nur weil es die Hightech Entwickler das eben nicht so sehen. Ja? Und dann entweder wird sich drüber lustig gemacht, bestenfalls wird dann noch gesagt, naja, wenn dir das nicht passt, dann mach's doch selbst, ist Open Source, mach's doch selbst. Ja, natürlich, klar, jeder normale Benutzer, der jetzt Emojis benutzen will, programmiert sich natürlich einfach selbst eine Version, ne? Kompiliert sich selbst eine Version mit gefixtem Emoji-Picker oder was auch immer für seine Bedürfnisse. Ja, natürlich, ganz klar. Und das ist genau das Problem. Und deswegen, wegen dieser hochnäsigen Haltung manchmal von Open-Source-Entwicklern, hakt's an allen Ecken und Enden. Genau deswegen. Ja? Und hätten diese Entwickler, und immer wieder das Gleiche mit diesen Emojis, hätten die sich mal sich an die Nase gefasst, ihren Hintern hochbekommen und etwas gemacht, was die Menschen wollen, statt das zu machen, was sie wollen, weil sie ja der Mittelpunkt des Universums sind, dann wären wir heute nicht bei WhatsApp als Chat-App-Standard, sondern bei XMPP als Chat-Standard, und zwar als offenes XMPP. So sieht's aus. Aber, naja, ist vorbei. Chance vertan. Die Welt wartet nicht. Auch nicht auf Open-Source-Entwickler. Und wenn dann das Gejammere losgeht, die groß Big Tech hat alles unter Kontrolle, wie können die Nutzer nur das machen? Dann gebe ich als Antwort, ich weiß, warum die Nutzer das machen. Weil ihr den Hintern nicht hochbekommen habt. Weil ihr nicht für die Nutzer programmiert habt, sondern für euch. Das ist das Problem. Right, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar ist das mal wieder China und die großen Telefonmarken. Mittlerweile schön, dass auch jetzt andere das so sehen. Ich habe es ja schon seit vielen Wochen, ja sogar seit Monaten, stelle ich fest, Achtung Leute, da ist was im Gange. Denn China verabschiedet sich, die Hersteller verabschieden sich immer mehr mit den Top-Modellen für den Westen vom Markt. Jetzt gibt's noch einen anderen Trend, der eigentlich das Bild dann eben abrundet und komplett macht. Die große China-Marken in Smartphones wollen jetzt offenbar Google Services einstellen und nicht mehr auf ihre Smartphones bringen. Noch ist nicht ganz klar, ob das jetzt nur zählt für die Geräte, die in China verkauft werden, oder ob das für alle Geräte zählt, aber die Firmen arbeiten bereits an einem Google-Free Android-System und es scheint wohl ernst zu sein. So berichtet es GizChina und auch GSM Arena. Da wird davon geredet, dass Xiaomi, Oppo, Vivo und OnePlus sich zusammen mit Huawei an einer Etablierung von einem Google-freien, von einer Google-freien Android-Version versuchen, ja, und das bereits in HyperOS 3, das das Fundament gelegt wird für diesen Switch. Das ist äußerst interessant. Und ja, vielleicht werden wir bald auch einen signifikanten Smartphone-Markt haben ohne Google-Services. Seit Huawei ist ja eine Lücke aufgegangen, ja, wo man ganz klar sehen konnte, wie erpressbar sich Firmen machen, wenn sie ein US-amerikanisches System exklusiv nutzen. Ich war damals ja ziemlich schockiert und habe für Huawei oft die Fahnen hochgehalten, ja, und bin dann aber auch mit der Zeit natürlich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht wert war, sich da groß aufzuregen drüber, denn es ist, wie es ist. Und angesichts dessen, was momentan zum Beispiel die USA alles abzieht, ist das mit Huawei von früher, war das lächerlich. Mittlerweile wird übrigens, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, die ganze Welt so behandelt wie Huawei, nämlich erpresst wirtschaftlich. Und von daher ist das natürlich jetzt interessant. Aber sowas hinterlässt natürlich auch Spuren, wenn man auf der anderen Seite steht. Ja, dann macht man sich Gedanken, geht das denn so noch lange weiter? Was ist, wenn uns das trifft? Jetzt werden da Zölle reingehauen und diese Zölle, die könnten auch ein Problem werden, wenn Services von Google eben zum Beispiel genutzt würde in anderen Ländern mit chinesischen Geräten und so weiter und so weiter. Das ist zwar sehr abstrakt, muss ich sagen, dieses Szenario, aber es ist jedenfalls nicht ganz auszuschließen. Und was wir ja in letzter Zeit sehen, ist, dass abstrakte Sachen eher schon zur Norm geworden sind, als dass sie eben Hirngespinste sind. Das ist ziemlich heftig. Und ich glaube, jetzt haben die chinesischen Firmen so langsam die Schnauze voll. Und ich habe es ja auch immer wieder gesagt, das sieht man ja auch, weil immer mehr Topmodelle gar nicht außerhalb Chinas mehr auf den Markt kommen. Ich habe es ja gesagt, China braucht den Westen nicht. Der Westen braucht China. Und wenn jetzt hier Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus zusammen sich auflehnen und sagen, okay, wir machen auf unseren Smartphones keine Google Services mehr drauf, dann bin ich mal gespannt, wie der Markt reagiert. Im Moment würde ich natürlich wie jeder andere auch sagen, ja, dann haben die auf unserem Markt ja keine Chance mehr, dann verschwinden diese Geräte. Aber ist das wirklich so, wenn so viele sich zusammentun und dann eine Ersatzplattform bringen, ja, möglicherweise auch mit teilkompatiblen APIs, dann kann Google zwar klagen, aber ob das dann Früchte trägt, das möchte ich noch bezweifeln. Ja? Weil Google hat das ja auch selbst schon mal gemacht. Ne? Lang ist her. Aber Fakt ist, wenn die das tun, dann hätten wir auch nicht mehr viel Auswahl. Also gut, wir könnten auch Samsung-Handys kaufen, ja? Aber Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, also allein hinter Xiaomi stehen so viele Marken, ja, Redmi beispielsweise, ich weiß gar nicht mehr genau, also das ist eine Fülle von verschiedenen Marken, bei Oppo genauso, ja, die ja viele verschiedene Marken auch haben, haben die nicht auch Poco? Ich glaube auch Poco ist glaube ich, War das jetzt von Xiaomi oder von Oppo? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jedenfalls sehr viele verschiedene. Der einzige, wo eigentlich nur noch ein Namenmarke hat, ist OnePlus. Aber davon, das ist ja auch ein bekannter Markenname, das muss man sagen. Ne? Und wenn die alle dann beschließen würden, nö, jetzt machen wir das also nicht mehr. Also ich weiß ja nicht, was das dann für Konsequenzen hätte. Also ehrlich gesagt, wenn es dann noch günstige Angebote gäbe, ja, würde ich mir schon überlegen, ob der Abschied aus dem Google-Universum zugunsten von diesen Firmen nicht eine gute Idee wären. Weil, also Samsung lockt mich nicht hinterm Ofen hervor. Eine andere ernsthafte Android-Alternative, die wirklich extrem gute Handys rausbringt, vielleicht noch Honor, ja, wenn die da nicht mitmachen sollten. Aber dafür sind die auch sehr teuer. Und dann wären die Geräte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis alle ohne Google-Services. Ja. Tja, ich bin sehr skeptisch. Wie gesagt, normalerweise, auch ich würde es jetzt noch sagen, das wird ein riesiger Einbruch geben, Verkaufseinbruch dann bei diesen Geräten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Otto Normalverbraucher, wenn der in ein Geschäft geht und der Verkäufer im Geschäft sagt, nee, die können sie nicht nehmen, damit können sie nichts anfangen, weil das geht alles nicht hier, ja, dass die das dann greifen die wahrscheinlich auch zum Samsung, ja, aber trotzdem denke ich, dass es mittelfristig vielleicht sich der Wind da drehen würde. Ja, man hat gesehen, dass Harmony OS, das von Huawei, in China eingeschlagen ist wie verrückt. Die haben Rekordumsätze jetzt, Huawei, und zwar ganz ohne den Westen. Also Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, die könnten wahrscheinlich auch hingehen, könnten sagen, wisst ihr was, wir brauchen den westlichen Markt nicht mehr, pfeifen drauf. Okay, wenn die Leute es ohne Google Play Services kaufen wollen, cool, wir bieten es an. Ja, aber wenn sie es nicht kaufen, dann ist das auch nicht so schlimm. Ja, wir haben hier Milliarden von Menschen, die wir mit Smartphones versorgen können. Indien gehört auch mit zu dem Markt, wo sagt, naja, Google Services muss nicht unbedingt sein. Ne? Also von daher, ich sag mal, wäre es schon zumindest mal vorstellbar, dass das was wird. Wie schlimm das wird und ob das überhaupt kommt, klar, weiß man jetzt noch nicht. Ne? Wenn das nur in China passiert, also dass nur in China keine Google Play Services mehr gibt, dann ist diese ganze Meldung, diese ganze News-Meldung sowieso überhaupt nichts wert, denn das war bereits schon seit geraumer Zeit so. Also kaum ein Hersteller von chinesischen Smartphones in China hat tatsächlich Google Play Services drauf. Das interessiert die Chinesen nicht. Die wollen nicht unbedingt die Google Play Services. Die wollen ihre eigenen Android-Shops haben. Da gibt es genug unglaubliche Marketplaces gibt es dort. Ja. Die Huawei App Store ist da nur einer davon. Es gibt so viele und die brauchen das nicht. Die wollen das teilweise auch nicht. Und von daher denke ich, ja, also die sind halt auch die Konsumenten sind dort ein bisschen selbstbewusster als zum Beispiel wir jetzt in Europa, weil wir halt nichts haben hier in Europa. Ne? Wir nehmen die amerikanischen Dienste und das ist für uns das, was wir wollen. Ja, aber stellt euch mal vor, die Leute wären so wie die Leute in China und würden dann eben sagen, nö, also warum sollen wir denn amerikanische Produkte nehmen? Wir wollen europäische Produkte haben und wenn es nichts Europäisches gibt, dann interessiert uns das nicht, fertig. Ja. Aber den Play Store, den nehmen wir nicht. Was interessiert mich, was Silicon Valley in den USA will an Apps oder was die für Apps in den Store nehmen, egal. Ja. Ich meine, ich will jetzt sagen, dass niemand in China Google Play Services nutzt, ganz im Gegenteil, aber der Markt hat gezeigt, dass das kein Argument ist gegen einen Kauf, wenn der Play Store fehlt, sondern dass das quasi dort einfach so akzeptiert ist. Ja. Das heißt halt, wenn diese Meldung sich nur auf China beziehen würde, dann wird sich nicht viel ändern, weil die sowieso keine Google Play Services nutzen, groß, in der Mehrheit. Naja, gucken wir mal, wie das gemeint war und was da alles noch kommt. Ich denke, das hat aber Potenzial, wenn das wirklich passiert, dann, wow, dann wird es richtig heftig. Dann wird das ganze Android-Universum auch noch von der Seite umgewälzt. Es gibt schon drei Seiten. Einmal macht Google gerade was, was nicht optimal ist. Ne? Also, was heißt, wo es nicht optimal ist, wo es gerade schwierig wird, ja. Dann haben wir die chinesische Seite, die offenbar hier Google Android schwächt. Und dann haben wir auch noch die Antitrust Geschichten in USA, aber auch in Europa, die ebenfalls Android schwächen. Oh wow, da bin ich schon mal gespannt. Also, das wird nur werden harte Zeiten auf alle zukommen. Vielleicht ist ja ein großes Ding bei Android 16 dann der Desktop-Modus, der jetzt endlich in Android 16 richtig einziehen soll. Bisher war es ja so, dass in Android 15 und Android 14 und ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube sogar schon seit Android 13, immer wieder dieses dieser im Entwicklermodus diesen Desktop-Modus aktiviert werden kann. In Android 16 soll er jetzt endlich in etwas Nutzbares kommen, das eben normale Benutzer als Desktop-App-Experience-Features nutzen können. Das heißt, man schließt das Android-Gerät an einen Monitor oder ein TV-Gerät und kann das dann im Desktop-Modus benutzen wie ein Computer. Ja, das habe ich schon vor Urzeiten mit dem Honor View 20 gemacht. Ja, genau. Und der Desktop-Modus war wirklich gut. Ich habe eine ganze Zeit lang exklusiv das Teil als Computer benutzt. Und ich muss sagen, das war schön. Ja, und die Leistung bei den Geräten ist mittlerweile auch so hoch gegangen, dass sich das dann wirklich anbieten würde. Das, was momentan sich unter den Entwickler-Einstellungen verbirgt als Desktop-Modus, ist ehrlich gesagt eine Katastrophe. Ich habe noch nicht mal richtig zum Laufen bekommen bei meinem Sony Xperia 1 Mark 6. Von daher ja, kann man das Ganze abhaken. In Android 16 soll es jetzt eben ein richtiger Desktop-Mode geben, der eben auch für Benutzer verfügbar ist. Und da bin ich sehr gespannt. Das könnte langsam aber sicher dann interessant werden, dass wir am Schluss nur noch ein Android-Gerät haben, wenn man morgens dann irgendwie, was man vorher eben am Computer gemacht hat, Tastatur, Maus und alles, ja, schließt man einfach hier per Hub morgens dann an Monitor, ja, fängt an zu arbeiten, zack, zack, zack, zack, zack, wunderbar, kann Tastatur alles benutzen, ist man fertig, zieht man es ab, nimmt das Smartphone mit und hat quasi dann Platz gespart, ja, an seinem Computer-Desktop und man braucht nicht so viele Geräte rumstehen zu haben und, also so viele Vorteile, ja, wenn es die entsprechende Software dann eben auch gibt und der Desktop-Modus richtig funktioniert, das wird sich dann aber erstmal zeigen. Dimensity 9500, da gibt es die ersten Specs-Leaks und aha, Leute, ja, ihr habt richtig gehört, der 9500, der Nachfolger von 9400 bzw. 9400 Plus. Und da hat jetzt ein Leakster Sachen rausgehauen, es soll von der Kernel-Konfiguration was Interessantes geben. Und zwar einmal Travis, dreimal Alto und viermal Gelas, ja. Das sind die Cores, die verschiedenen, die hier benutzt werden. Ja. Travis und Gelax sind die neuen Cortex-X bzw. Cortex-A7 Kerne von ARM. Was allerdings Alto ist, das wird noch gerätselt, das ist noch unbekannt. Interessant. Und die NPU soll geradezu absurd leistungsfähig sein. Man darf also hier wirklich gespannt sein. Die soll tatsächlich 100 TOPS schaffen. Ja? Zum Vergleich, der Dimensity 9400 soll 50 schaffen. Also doppelt so leistungsfähig soll die NPU sein, wie die vom Dimensity 9400. Und die war schon gut. Also das ist der absolute Hammer. Da haben die mal wieder sich nicht lumpen lassen. Die GPU an sich ist ein Immortalis Trake mit einem verbesserten Raytracing und mit verbesserter Power-Effizienz, also Stromeffizienz. Ich finde das absolut, wenn das wirklich so der Fall sein wird bei dem Dimensity 9500, dann kann sich Snapdragon warm anziehen. Okay, mussten sie sowieso schon die ganze Zeit, aber das Teil wird dann wohl endgültig alles umhauen, was da in der Nähe ist. Ich hoffe, dass Snapdragon hier noch einen Notfallplan hat, denn das, was erwartet wird als Nachfolger vom Elite One, ist bisher nicht so erbauend. Ja? Aber okay, wir werden es sehen. Ja? Angeblich soll er auch über 4 GHz als schnellster Core getaktet sein. Und auch das ist abartig, ja, das muss ich schon sagen. Ich freue mich richtig drauf. Also es geht voran, was die Prozessorentwicklung bei MediaTek betrifft. Richtig stocken und sehr enttäuschend dürften die Fans auf die Ankündigung von Sony bzw. auf die Erwartungen des Sony Xperia One Mark 7 sein, denn da soll nicht besonders viel Neueres geben, ganz im Gegenteil. Es hört sich eigentlich alles an wie bisher, keine neuen Kameras, 12 GB RAM, Snapdragon 8 Elite, okay, aber ehrlich, 12 GB RAM, das kann doch nicht den Ernst sein. Wir haben 2025, bis das rauskommt, ist es Mitte oder Ende 2025, 12 GB, nein, dann kann ich das überhaupt nicht mehr empfehlen. Das geht einfach so nicht mehr. Ja. Die Kamera, also ich hoffe, dass diese Leaks sich eben nicht bewahrheiten, aber eins dürfte klar sein, mit einem solchen Gerät 2025 wird man keine, und dem erwarteten Preis, wird man keine Leute mehr hinterm Ofen hervorholen. 6,5 Zoll, auch das ist meiner Meinung nach zu klein für ein Gerät, dessen Hauptanwendung im Foto- und Videobereich liegt. Das ist einfach nicht okay. Ich merke es auch, 6,5, also wenn das nicht die besseren Kameras hat, würde so gern wieder mein altes obwohl es viel, viel schlechter ist, Q-Board-Phone benutzen. Jedes Mal, wenn ich das beim Cachen anhab und das schöne große Display hab, dann wird mir erst bewusst, wie groß der Unterschied zwischen 6,78 und 6,5 Zoll Screen ist. Ja, furchtbar. Und wie gesagt, die RAM-Ausstattung ist überhaupt nicht mehr okay. Ich hoffe, dass das alles sich als zu früh Meldung irgendwie entpuppt, sonst wäre ich sehr, sehr enttäuscht. Die Geekbench von diesem Sony Xperia One Mark 6, okay, sind gut, was ja auch zu erwarten ist mit dem Snapdragon 8 Lite, aber eben nichts, was einem richtig vom Hocker haut. Sony hat noch ein anderes Problem, offenbar möchten die aus Gründen dieser Tarifpolitik der USA, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile auch das Wording nicht mehr so richtig, unterstütze ich nicht mehr so richtig. Es wird vor allem der US-Presse immer davon geredet, von den Zöllen des US-Präsidenten Donald Trump. Nein, das sind die Zölle der USA. Tut mir furchtbar leid, aber so ist es nun mal. Ja. Und naja, wie auch immer, jedenfalls soll die Sony Group jetzt deswegen erwägen, ihr Kamerasensor-Business auszugliedern. Offenbar erhoffen sich die damit, dass die dort dann Ersparnisse bekommen können hinsichtlich den Zöllen, wenn sie das tun. Das sind halt sehr komplizierte Machenschaften. Allerdings, also ich an Sony ihrer Stelle wäre ein bisschen vorsichtig. Gerade wird in der US-Politik gerade mal gemacht, was Trump will. Das heißt, was heute so ist, ist morgen so. Und jetzt deswegen ein Geschäftsbusiness auszulagern, finde ich sinnlos, denn dann könnte der kommen und könnte sagen, nee, die Kamerasensoren von Sony kommen auch darunter fertig. Also, ich finde das zu früh reagiert und weil man kann momentan nicht reagieren darauf, weil es nichts zu reagieren gibt. Was dort gemacht wird, ist ohne jeglichen logischen Grund, ohne jegliche Intelligenz offenbar gemacht und deswegen unberechenbar und da kann man auch nichts ändern. Ob Sony das gut durchdacht hat, ich hoffe es jedenfalls, aber nun ja, naja, das müssen die wissen, aber man darf skeptisch sein. So, das OnePlus Nord 5, das hat jetzt auch ein Specs-Leak bekommen und das soll sehr gut ausgestattet sein. Unter anderem mit einem Dimensity 9400E Chipsatz, was natürlich dann gegenüber dem Vorgänger ein so gewaltiger Performance-Sprung ist, dass ich das Teil dann fast schon in die Flaggschiff-Geräte einreihen kann. Unglaublich. Weiterhin wird angeführt ein OLED-Screen, 120 Hz Refresh Rate, In-Display Fingerprint-Sensor, 50 Megapixel Hauptkamera mit 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 16 Megapixel Selfie-Kamera. Also genauso wie beim Nord 4. Es soll allerdings deutlich mehr Akku haben, nämlich 7000 mAh. Auch das ist sehr interessant. Und 100 Watt Wire Charging, Dual Speaker und ein IR Blaster soll ebenfalls wieder vorhanden sein. Richtig cool. Also das Gerät umgerechnet von indischen Rupien, ist also ziemlich aussagelos, ja, wäre 313 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass 399 Euro das Minimum sind. Ich würde sogar sagen, 449 Euro. Momentan kostet es Nord 4 in der Ausstattung 256 GB RAM und 12 GB Hauptspeicher. Bei Amazon 363 Euro. Kann man es also ungefähr abschätzen. Das ist schon eine Zeit lang auf dem Markt. Ich würde dann durchaus also 449 dann veranschlagen für dieses Nord 5. Vielleicht auch mehr, weil der Prozessor ist natürlich der absolute Überhammer. Kostet aber bestimmt auch mehr als der Prozessor des Vorgängermodells. Gut, was haben wir denn noch? Der Google Play Store, da müssen wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Der verliert nämlich die Hälfte seiner Apps. Ihr habt richtig gehört, oder hat die Hälfte seiner Apps verloren. Das ist unglaublich. Fast die Hälfte der Apps sind weg durch verschiedene Aufräumaktionen, die Google hier gestartet hat. 47%, um genau zu sein, seit 2024. So viele Apps sind also verschwunden. Verschiedene Aufräumungsaktionen. Man will mehr auf Qualität statt auf Quantität setzen, aber ich habe schon gemerkt, dass es manchmal auch negativ sein kann. Ich kann einige Apps, die ich eigentlich immer benutzt habe, nicht mehr finden. Und das hat mich doch sehr, sehr verwundert. Meistens sind es ganz simple Apps, die aber einen sehr guten Zweck erfüllen. Vor allem kleinere Apps eben von kleineren Anbietern. Und das gibt mir eben zu denken. Oftmals sind da eben Forderungen von Google nicht umsetzbar. Neue Implementierung von APIs für Apps, die es eben halt schon längere Zeit gibt, nicht mehr interessant für die Entwickler. Und die Apps verschwinden dann halt. Und werden auch von Google gelöscht und das ist dann wirklich schade, muss ich sagen. Aber okay, auch ein Grund natürlich, weil viele eben unseriöse Apps aufgetaucht sind. Man will eben hier jetzt die Zügel etwas enger schnallen. Ob das jetzt die richtige Methode ist, weiß ich nicht. Jedenfalls einen solchen dramatischen Verlust von 47% an Apps innerhalb eines Jahres ist schon ziemlich krass und ich finde es eigentlich sehr bedenklich, muss ich schon sagen. So, und noch eine Meldung, Skype, die Skype-App und auch Skype an sich als Service wird also heute abgeschaltet, beziehungsweise, Moment mal, heute abgeschaltet, beziehungsweise ist schon abgeschaltet. Die Meldung ist ja vom 5. Mai, also doch heute, wunderbar. Ich habe gedacht, es wäre am 1. Mai, wo Skype abgeschaltet wird, aber es ist der 5. Mai, okay. Gut, Ende der Durchsage, nichts mehr mit Skype. Und somit ist der Niedergang des einstigen Standards für Telefonie weg vom Fenster. Und zurückbleiben nur noch Schatten desgleichen. Und naja, so ist das halt, wenn Apps sich nicht mehr weiterentwickeln, etwas, was sich nicht mehr weiterentwickelt, wird eben vergehen. So ist es nun mal. Das sollte vielleicht auch ein Weckruf sein an alle anderen, die denken, sie könnten mit ihren Apps immer so einfach so weitermachen wie bisher oder mit den Diensten. Das wird so nicht funktionieren. Es ist ein trauriger Niedergang gewesen, aber einer, der nicht in großem Bewusstsein war. Ja, denn Skype ist ausgedünnt worden und immer weiter weg und immer weiter weg. Und tja, letztendlich ist es nur noch ein Echo gewesen von dem, was es einfach mal war. Ja, sehr, sehr schade. So funktioniert es eben mit der Evolution, ja, wenn sie einem überholt. Da hilft auch nicht, wenn Microsoft die App kauft. Vorbei ist dann vorbei. So, dann komme ich mal zur App der Woche. Bin ich diesmal wirklich verzweifelt. Ich war schon so am Verzweifeln, dass ich fast eine japanische App genommen hätte. Also ich meine, nicht japanische App ist ja sowieso genial, aber ich meine, eine App in Japanisch, ohne jegliche Übersetzung. Aber dann wäre schlecht gewesen, ne? Wahrscheinlich für die meisten von euch. Aber bin dann doch noch auf eine gestoßen, gerade so. Sumiko Gurashi Puzzling Ways nennt sich das. Und da braucht man keine Japanischkenntnisse dafür und es ist auch in Englisch, wenn man das eingestellt hat. Und das geht aber trotzdem über so japanische Chars. Nein, keine Anime-Manga-Figuren, sondern einfach sehr beliebte Sammelchars, die es gibt. Ein bisschen, ja, simpel, muss ich sagen. Vielleicht ist das auch so der Reiz von diesen Charakteren. Jedenfalls, um die Charaktere geht es auch gar nicht so, sondern mehr um diese Puzzle-Aufgabe, die man dort eben hat. Das ist so ein Same-Game oder sowas. Ja, vier gewinnt Spaß, ja, wie man das auch immer nennen möchte. Jedenfalls macht es tatsächlich Spaß. Nach kurzer Eingewöhnungszeit hat man sich schon mit dem Spielprinzip, mit dem ganz einfachen, angefreundet und dann gibt es einfach nur noch süße Animationen und eben diese Chars, auch wenn sie nicht alle hier so für mich geeignet sind, so als Veganer ein Schweinekotelett, Tonkatsu, naja, ich weiß nicht, ist jetzt nicht unbedingt meine Dinge, aber es gibt auch Neko, die süßeste Katze aller Zeiten, ja, oder Furoshiki, ein japanisches Wickeltuch. Das ist echt lustig. Also Ideen hatten die jedenfalls und das Spielprinzip ist wie gesagt ziemlich simpel und macht aber auch länger Spaß, weil man es einfach ganz entspannt überall mal kurz spielen kann, was ich manchmal bei einem Smartphone-Game durchaus als essentiell ansehe. Klar, es gibt immer mehr Leute, die auch daheim jetzt als Konsole quasi jetzt ihren Smartphone nehmen und längere Primetime-Games zocken, ja. Aber so das klassische Smartphone-Game sollte ja eigentlich so geeignet sein, dass man es jederzeit abbrechen kann und jederzeit wieder anfangen kann. Also nichts Großartiges, wo man stundenlang spielen muss. Dann geht man in eine Raid-Instanz rein, tja, und dann kommt der Zug leider an, ne? Und man muss aussteigen. Schlecht. Also, Sumiko Gurashi Puzzling Ways ist jedenfalls ein schöner, einfacher Zeitvertreib. Und Zeitvertreib kostet viel Zeit und ist dementsprechend nicht langweilig, aber naja, die Zeit ist trotzdem weg. Übrigens von dem Anbieter kommen noch sehr viele andere Games, die in die ähnliche Richtung gehen, mit diesen Chars auch, ja, da würde ich euch vorschlagen, guckt mal bei dem in der Abteilung hier mehr von Imagineer Co. Ltd. Games, da werdet ihr dann einiges finden. Also Sumiko Gurashi Puzzling Ways ist App der Woche. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch wieder ein paar interessante Themen dabei. Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen. Oder in die YouTube-Community, dort auch Kommentare hinterlassen. Freut mich. Und damit sind wir am Ende. Und ich sag, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.